Aus Anlass des 5. Jahrestages der Verleihung des Titels Marschall der DVRK an Genossen Kim Jong-un richtete am 17. Juli das Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner einen Glückwunschbrief an ihn. Im Brief hieß es: Der Marschall Kim Jong-un entwickelte die Heimat zur Atommacht und zum Land, das die Erdsatelliten bauen und starten kann, wozu nur einige Länder in der Welt fähig sind. Mit dem gelungenen Testschuss der Rakete Hwasong-14 am 4. Juli machte er die Heimat zum stärksten Land mit der interkontinentalen ballistischen Rakete in der Welt. In den historischen Tagen der 5 Jahre verwandelte er mit dem legendären Epos der Gewichtlegung auf das Volk, der Achtung vor dem Volk und der Liebe zum Volk die Heimat in ein Paradies des Volkes, in dem die Priorität der Volksmassen durchgesetzt wird. Die Funktionäre des Generalverbandes der Japan-Koreaner und Koreaner in Japan sind fest davon überzeugt, dass sie in absehbarer Zeit mit der gedeihenden Heimat, in der die Träume und Ideale des Volkes in Erfüllung gehen, noch glücklicher leben werden.